Das Apfelsaftkonzentrat selber, um Gottes Willen, machen wir nicht, kaufen wir natürlich ein. Machen wir die Verpackung selber? Wahnsinn. Wir nehmen natürlich eine Verpackung, die da sehr günstig ist, Großpackung, die schon gibt, die bewährt ist. Füllen wir selber ab? Auch nicht. Keimfrei abfüllen, Ding für sich, da haben wir keine Ahnung. Lassen wir natürlich machen. Büro, keine Frage. Rechnungswesen machen wir auch nicht. Versenden machen wir auch nicht. Eine kluge Frage ist jetzt, was machen wir überhaupt? Wir haben uns das Konzept ausgedacht und wir haben eine Weile gebraucht, bis wir das Konzept hatten. Sieht einfach aus, aber das war es überhaupt nicht. Der Weg dorthin war auch ziemlich beschwerlich. Direktsaft und tausend Sachen, die man, Konservierungsstoffe, lauter Zeug, was man sich dann einzeln recherchieren muss. Aber jetzt im Ergebnis ist das Konzept fertig, ist stimmig. Was macht der Raphael Kugel? Der hat so am Tag so zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden zu tun, so zu koordinieren. Zu koordinieren diese verschiedenen Komponenten, aber auch da lernen wir, dass die besser selber koordinieren. Hat er ja noch genügend Verpackungsmaterial da, schließt sich kurz, warum muss das über uns gehen? Also wir trainieren die gerade, dass die sich selber ein Stück koordinieren, haben wir noch weniger zu tun. Was machen wir? Wir müssen natürlich auf einem Markt, der hart umkämpft ist, wir haben ja nicht den Apfelsaft erfunden, und es gibt Aldi und alle möglichen. Wir müssen schon gucken, wie können wir zum Beispiel preiswerter sein wie Aldi. Das kann man. Dadurch, dass man dieses Konzentrat mit Wasser selber mischt. Aber wir müssen natürlich gucken, Apfelsaft, was gibt es noch? Was eignet sich für dieses Verfahren? Wo ist es nicht so gut? Und so weiter. Also wir beschäftigen uns mit den Innovationen. Er arbeitet am Unternehmen, nicht im Unternehmen. Das Unternehmen gibt es in dem Sinne gar nicht. Wenn man das Problem, kommt ein Journalist und sagt, ich würde Sie gerne interviewen, in Ihrer Firma natürlich, sagen wir, da haben wir ein Problem. Sie können zu uns in die Küche kommen oder wir können uns im Café treffen, aber die Firma gibt es nicht. Ach, ist aber komisch. Weil die Vorstellung ist, eine Firma ist ein Gebäude, das sind Räume, eine Arbeitsplätze, hier ist null. Also ein paar Sachen hat er auf seinem Laptop. Jetzt kann ich sogar sagen, damit werden Sie sehr powerful. Also, Sie haben nicht nur, dass Sie jetzt eine Firma machen, die nicht so überlasteter Selbstständiger ist, sondern man so fast nebenher machen kann. Und Sie haben auch riesige Vorteile gegenüber den Etablierten. Sie haben fast keine eigenen Investitionen. Wo sollen wir hier investieren? Nix. Laptop haben wir schon, Privattelefon auch, Handy hat man auch. Also ist eigentlich nichts zu investieren. Wenn Sie nochmal angucken, da ist, wir bezahlen die Komponenten. Die Investition liegt in den Komponenten. Wir müssen nichts bezahlen. Wir bezahlen die Arbeit, die die für uns machen. So, also praktisch keine eigenen Investitionen. Das heißt, Sie haben keine Fixkosten. Warum gehen die Gründer pleite? Na, weil sie Kosten haben, weil das Kapital verwendet ist und dann haben sie kaum Kunden. Oder es dauert zu lange, bis sie Kunden haben. Und Sie wissen, am Anfang hat man null Kunden, da gewinnt man so allmählich Kunden, keiner kennt einen, man hat nicht viel Geld, um Werbung für sich zu machen. Und dann ist eben die Frage, das Startkapital wird allmählich aufgebraucht. Die Betriebswirtschaftler wissen, da gibt es so eine Kurve von unten. Unter der Nulllinie entstehen Kosten. Wenn man Glück hat, hat man den Break-Even. Also kommt man dann so durch diese Nulllinie durch in die Gewinnzone. Aber viele schaffen es gar nicht bis dahin, weil ihnen vorher das Kapital ausgegangen ist, weil sie nicht schnell genug Kunden gekriegt haben. Hier ist das nicht. Sie brauchen überhaupt kein Kapital, weil Sie mit den Komponenten arbeiten. Sie haben auch keine Fixkosten. Sie haben variable Kosten. Wir müssen das Konzentrat kaufen, die Verpackung und so. Aber das sind Kosten, die Sie auch sofort wieder reinbekommen, wenn Sie dann verkaufen. Plus einem Aufschlag, weil wenn wir durch so verkaufen, dass wir was dran verdienen. Also wir haben nur variable Kosten und die fallen nur an bei tatsächlichen Umsätzen. Wenn wir weniger Kunden haben, würden wir weniger einkaufen. So. Und wir haben Zeit, weil uns die Uhr nicht tickt mit diesen fixen Kosten. Und wir haben Kosteneinsparungen gegenüber den großen Konkurrenten, weil die nicht so ein schlankes Verfahren haben. Da ist klein, small is beautiful, heißt es. Ich würde sagen, small is more efficient. Small is more competitive, wenn Sie so vorgehen. Und jetzt kommen die eigentlich entscheidenden Vorteile, nämlich Sie sind von Anfang an professionell. Das sind Sie nämlich sonst nicht. Sie sind blutige Anfänger und machen einen Haufen Fehler. Und die anderen Etablierten, die gibt es schon, die haben die Fehler schon hinter sich. Und jetzt sollen Sie sich gegen die durchsetzen. Fast aussichtslos. Das erklärt auch die 80%. Aber hier sind Sie von Anfang an professionell. Warum? Sie sind professionell, aber Ihre Komponenten sind professionell. Ist doch toll. Und am Anfang als kleiner sind Sie effizient? Nein, weil Sie gar nicht die Größenordnung haben, weil Sie gar nicht Technologie richtig einsetzen können. Sie sind zu klein. Die Ökonomen sagen, diese Serien, also Sie brauchen eine große Serie, Serieneffekt, den haben Sie, weil Ihre Komponenten ja schon in Größenordnungen sind, die Effizienz erlauben. Sie selber müssten erst in Effizienz hineinwachsen, auch da scheitern viele. Die anderen Etablierten sind effizient und Sie müssten erst langsam in die Effizienz hineinwachsen. Kostet Geld, Zeit und vielleicht erreichen Sie es gar nicht. Hier arbeiten Sie von Anfang an mit hocheffizienten Leuten. Wenn sich herausstellt, die sind nicht gut, wechseln Sie und holen sich eine andere Komponente. Also holen sich jemand anderen, der das kann. Sie sind virtuell, was der Vorteil ist. Unter einem, wenn Sie nicht trainiert sind, wenn Sie nicht Ausbildung haben, fällt es ja nicht leicht, 20 Leute zu kommandieren oder 200 Leute zu kommandieren. Ist auch nicht einfach. Ich kann das auch nicht. Ich möchte es auch nicht machen. Aber Sie sind virtuell. Sie haben die Komponenten. Sie haben nicht deutsches Arbeitsrecht mit Sachen, die für Gründer überhaupt nicht geeignet sind. Als Gründer, wenn es nicht richtig klappt, müssen halt die Leute möglichst schnell sogar entlassen, bevor sie pleite gehen. Dafür ist natürlich das Arbeitsrecht nicht eingerichtet. Es orientiert sich an Großunternehmen. Das deutsche Arbeitsrecht wurde entwickelt, als die Großunternehmen entstanden. Dafür ist das gedacht, nicht für Gründersituationen. Also auch da spricht vieles für die Komponenten. Und so sah es früher aus. Und so sieht es aus, wenn Sie mit Komponenten gründen. Und die Komponenten nehmen täglich zu. Es gibt ganz viele spezialisierte Anbieter, die Sie als Komponenten nutzen können. Ich komme so allmählich zum Schluss. Ich sitze im Flieger nach Asien und 11 Stunden sitzt man da und kommt mal mit dem Nachbarn ins Gespräch, stellt sich raus, der ist von ThyssenKrupp und der baut eine Zementanlage in Sawaburi nördlich von Bangkok. Und kommt man so ins Gespräch, 11 Stunden, und ich finde das ja spannend, wie man sowas macht. Er ist Diplom-Ingenieur und muss diesen Industriekomplex, eine Zementanlage aufbauen. Und ich höre ihm so zu und habe so mein Komponentenmodell natürlich im Hinterkopf. Wie würde ich denn das machen? Habe von Zement keine Ahnung. Ich habe schon mal einen Zementsack gesehen, das ist aber auch. Und irgendwann macht er eine Pause und dachte ich, jetzt probiere ich es mal. Und sage, ich würde Ihnen gerne sagen, wie ich so eine Zementanlage bauen würde. Hat er nichts gesagt, habe ich losgelegt, hat er mir so zurechtgelegt. Sagt, 2 Sachen brauche ich. Erstens brauche ich ein Ingenieurbüro, das Erfahrung hat im Bau von Zementanlagen. Und diesem Büro gebe ich einen einzigen Auftrag. Nämlich, suchen Sie auf der Welt alles zusammen. Sie müssen ja wissen, was Sie brauchen. Wenn Sie da Erfahrung haben, suchen Sie auf der Welt alles zusammen, möglichst in Ländern, wo es preiswert ist und gute Qualität, so Südkorea, Taiwan und wo immer. Also gute Qualität, aber preiswert einkaufen. Und das ist es. Ich brauche ein Ingenieurbüro und diese eine Order. Was halten Sie davon? Nun hatte ich mich schon mental darauf eingestellt, dass der so sagt, also lieber Herr Professor, bleiben Sie mal lieber bei Ihren eigenen Sachen. Was sagte er? Er sagte, wissen Sie, viel anders machen wir das auch nicht. Wir haben natürlich ein Ingenieurbüro bei ThyssenKrupp, das brauchen wir nicht suchen. Wir haben auch eine Reihe von Komponenten im eigenen Konzern, die nehmen wir natürlich von uns selber. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die wir auf dem Weltmarkt einkaufen. Anfangen. Nicht gleich mit sowas. Aber wenn man sowas kann, dann zeigt das doch, welche Power in diesem modernen Entrepreneurship liegt und nicht so der überlastete Selbstständige und Alleskönner. So, und jetzt fasse ich so ein bisschen zusammen. Weg von Marketing und solchen Sachen. Beschäftigen Sie sich nicht mit sowas. Sondern was Sie brauchen, ist im Grunde genommen, ich nenne das Ökonomie der Aufmerksamkeit. Sie müssen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es reicht nicht, wenn Sie etwas Tolles machen und kein Mensch merkt es. Sie müssen Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dieses, was ja ziemlich wichtig ist, müssen Sie von Anfang an mitbedenken, sozusagen Ihr Anderssein, Ihr Entrepreneurial Design muss so anders sein, muss so schräg sein, muss so auffallend sein, dass Sie einen Teil dieses Problems damit schon lösen. Wenigstens einen Teil. Also T-Kampagne, ein Drittel des Preises wie der Marktführer Paul Schrader, ist ein Thema. Und dann spielen die anderen auch mit und sagen, das kann gar nicht sein. Der Vorsitzende vom T-Verband sagt, es muss sich um Stroh handeln. Das hat er auch in einem Interview gesagt. Heute sage ich immer, na, früher haben Sie doch gesagt, wir hätten Stroh. Jetzt, also, brauche ich nicht länger erzählen. Also es ist, muss ein Spektakel. Es ist gut, wenn es ein Spektakel macht. Und Sie müssen auch das Spektakel haben, weil es natürlich heute alles irgendwo auch schon gibt. Und wenn Sie jetzt da noch reinkommen, müssen Sie ein Stück anders sein. Sie müssen auf irgendeine Weise besser sein. Sie können es auch als Person. Nehmen Sie den Karl Lagerfeld, für mich ein tolles Beispiel. Kein Mensch weiß, was der genau für eine Mode macht. Ich habe auch noch keinen getroffen, der mir das erklären konnte. Aber alle kennen Karl Lagerfeld. Und warum? Weil er vor 20 Jahren als Mann sich so einen Zopf angelegt hat. Da war das noch nicht üblich. Heute fällt das kaum noch auf, aber damals war das was Besonderes. Als Mann hatte man keinen Zopf zu tragen. Und dann das mit dem Fächer, das ist sowieso unmöglich. Also dass ein Mann sich so mit dem Fächer, also er hat mit ganz einfachen Mitteln, ich glaube nicht, dass so ein Zopf viel kostet und so ein Fächer auch nicht, er hat mit sehr wenig Mitteln, ohne Kapital, eine Weltmarke geschaffen. Alle kennen Lagerfeld. Und wenn Sie jetzt ihn nachmachen wollten, würden Sie merken, das wird nichts. Der Lagerfeld ist Lagerfeld, den kann man in seiner schnottrigen Art gar nicht so nachmachen. Der hat einfach eine Marke aufgebaut, die für sich steht und die auf der ganzen Welt bekannt ist. Was heißt das? Es heißt einfach etwas machen, was zu einem passt. Der Lagerfeld ist authentisch, den können Sie mögen oder nicht, das wird ihn auch gar nicht kümmern. Die meisten, wenn Sie eine Marktumfrage machen würden, dann würden, glaube ich, 80% der Leute sagen, also das mit dem Zopf, das sollte er ja nicht machen. Das ist schon komisch als Mann. Aber mit dem Fächer, das ist ja ganz unmöglich. Gott sei Dank folgt er den Marktumfragen nicht, sondern macht seinen eigenen Stil. Es scheint ihm auch zu gefallen. Er macht es, glaube ich, nicht, weil er sich das ausgedacht hat. Und er ist authentisch in seiner Art. Dieser Satz mit seiner Mutter, Hamburg ist das Tor zur Welt, aber eben nur das Tor. Das hat er auch ernst genommen. Also aus dem Tor raus und nach Paris und macht also seinen Stil. Und dann auch so ein bisschen Geschichten. Also irgendwann gab es ein Gerücht, seine Freundin, die war so ein bisschen hochgewachsen, sei gar keine Frau. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, haben alle gemunkelt, was ist das denn? Ist das jetzt ein Mann oder ein irgendwas oder so? Also er spielt auch mit solchen, hat auch nichts dazu gesagt, hat keinen Satz, Ton dazu gesagt. Einfach das so stehen lassen. Also ein bisschen den Mythos. Kann man was von lernen? Also seien Sie selbst. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Es gibt eine Ökonomie der Authentizität. Und das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Das hat Nestle nicht. Und Bayer auch nicht. Und Daimler-Benz auch nicht. Die versuchen es krampfhaft. Die machen einen Haufen Zeug, machen einen Haufen PR, um Authentizität zu kriegen. Aber sie schaffen es nicht. Können sie auch nicht. Weil sie ein Konzern sind und relativ farblos. Ich kenne eine leitende Angestellte von Nestle, die hat so diese Babynahrung unter sich. Und sie klagt, dass Nestle kontinuierlich Marktanteil verliert an den Herrn Hipp. Und Nestle hätte Labors und sie würden dies und das und würden eine unglaubliche. Und sie schwört, dass das die Babynahrung von Nestle viel billiger, viel preiswerter ist und viel besser ist, aber sie verlieren kontinuierlich Marktanteil an Hipp. Das leuchtet mir ein. Ich würde auch dem Hipp mehr glauben als so einem Konzern Nestle. Und wenn Sie so ein bisschen mehr recherchieren, dann wissen Sie auch, dass Sie recht haben. Also ich erzähle immer diese Abbruchkante der Qualität. Ich dachte immer früher, ein Teetester wird dafür bezahlt, dass er so den besten Tee findet und daran festhält und sagt, das ist ein guter Tee. Überhaupt nicht. Also es ist genau umgekehrt. Ein guter Teetester in so einem Konzern oder jetzt Nestle, nehmen Sie Schokolade, der findet heraus, wie lange kann ich billigere Rohstoffe einsetzen, bis es spürbar wird. Also nehmen Sie die Kakaobohnen. Für eine gute Schokolade braucht man Kakaobohnen und nicht dieses andere Fett, was da gibt. Und natürlich, wenn Sie ein bisschen was tun, das merkt man nicht. Also wenn Sie in Wein ein paar Tropfen Wasserwein tun, das merkt man nicht. Aber irgendwann merken Sie es. Und zwar ist das nicht kontinuierlich, sondern eine Weile merkt man es nicht. Und dann gibt es die sogenannte Abbruchkante der Qualität. Auf einmal denkt man, ja, der Wein, irgendwas ist da. Oder die Schokolade ist aber nicht gut. Aber bis zu dieser Abbruchkante können Sie preiswerte Rohstoffe einsetzen, substituieren mit den eigentlich echten. Und dann müssen Sie noch eine Sicherheitsspanne einbauen, damit man nicht zu nah an diese Abbruchkante, so, sonst fällt man da runter. Also Produktion hat ja immer so ein bisschen Spiel. Und Sie dürfen nur nahe an die Abbruchkante rankommen. Und ein guter Tester kann das alles festlegen. Dafür wird er hoch bezahlt, natürlich. Das bringt ja auch dem Konzern Geld. Das ist natürlich eine ganz andere Denke, als zu sagen, ich bin stolz darauf, einen guten Tee. Ich würde mich schämen, oder es würde mir auch keinen Spaß machen, wenn ich einen schlechten Tee da auf den Markt bringe. Ich finde es toll, wenn man einen sehr guten Tee bringen kann und den auch noch zu einem sehr guten Preis. Das ist doch toll. Da fühle ich mich gut. Ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich so ein Pferdeverkäufer wäre und Ihnen den Gaul verkaufen würde und den vorher so mit Holzwolle füttere und so, diese Rosttäuscher-Tricks, damit der gut aussieht. Und dann stellt sich heraus, das war ein schlechter Kauf. Da werden Sie sagen, bei dem Fall, den kaufe ich nie mehr wieder. Und das werden Sie Ihren Freunden sagen, ich warne, da gibt es einen, bloß da kein Pferd kaufen. Also muss ich weggehen, wo ganz anders hin, wo mich niemand kennt. Und da kann ich wieder das Gleiche machen und wieder einen Gaul verkaufen. Und dann muss ich wieder weg. Und im Zeitalter des Internet und so wird das immer schwieriger. Das ist eine Kleingaunerkarriere, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe, ist das eine Kleingaunerkarriere, aber es ist nicht erfolgreiches Entrepreneurship. Sie müssen ein gutes Produkt machen, Sie müssen ein Stück besser sein wie die anderen und sich überlegen und recherchieren, wie Sie das können. Am besten, indem Sie zum Beispiel Marketingkosten sparen. Das meiste geht in Marketing. Die Produkte sind nicht teuer, weil die Rohstoffe teuer sind, das wird Ihnen so erzählt. Die Rohstoffe sind oft null, gerade bei Kosmetik und solchen Sachen sind die fast null. Im Vergleich zu dem, was es dann draußen kostet. Das Marketing ist das teure, die Markenpflege ist das teure. Ein Automobil kostet in der Herstellung ungefähr 25% dessen, was Sie bezahlen. Der Rest ist Handel und Markenpflege und so weiter. Also Ökonomie der Authentizität ist was sehr Wertvolles. Versuchen Sie, so authentisch zu sein wie irgendwie möglich. Und da haben Sie mehr Chancen und da kommen die Medien eher auf Sie zu als für eine große PR-Abteilung der Großindustrie. Warum soll ich denn als Journalist für deren PR arbeiten? Das mache ich doch nicht. Und dann gibt es noch was Drittes, eine Ökonomie der Sympathie. Sie müssen sympathisch sein. Unser Wiederaufrüstungsprojekt in Asien, das haben wir auch gemacht, als uns noch niemand kannte. Das finde ich auch spannend, ich finde es auch schön. Und wir können es uns auch leisten. Wir sind so gut aufgestellt, dass wir uns leisten können, ein Stück weit da für so ein Projekt zu geben und das sich finanziert und Sie bezahlen trotzdem weniger für den Tee, als Sie woanders bezahlen. Das ist schön, aber es ist natürlich auch Sympathie. Es macht einen sympathisch. Also es hilft auch irgendwo. Und diese Ökonomie der Sympathie ist, glaube ich, besser, als was man so im Marketing lernt. Im Marketing lernen Sie, dass Sie Hochglanzprospekte und Marktforschung und lauter so Zeug. Ich glaube daran immer weniger. Ich glaube sogar, es ist so, dadurch, dass alle anderen so ein aufwendiges Marketing machen, das ist wie so ein Feuerwerk, wo ständig so irgendwelche voluminösen Knaller da in die Luft geschossen werden und ein irrsinniges Feuerwerk entsteht. Jetzt kommen Sie als Gründer mit Ihren bescheidenen Mitteln, wenn Sie überhaupt welche haben für Marketing, und sagen, jetzt muss ich Marketing machen. Und das heißt, Sie sind in diesem riesen Feuerwerk, das so täglich stattfindet an Marketing, kommen Sie und machen dreimal so Peng. Und wenn Sie Glück haben und gut sind, drehen sich auch die Leute nach Ihnen um und sagen, was war denn das? Da hat es dreimal auf ungewöhnliche Weise Peng gemacht. Und im nächsten Moment geht das Feuerwerk weiter und alle drehen sich wieder zurück und das Feuerwerk geht zu. Und Sie haben ihr dreimal Peng verschossen. Das war es auch. So können Sie nicht arbeiten. Vergessen Sie das. Sie können in dem Marketing nicht mithalten. Sie können in diesem riesen Feuerwerk an Brillanz, nehmen Sie mal so Frauenzeitschriften oder so, können Sie doch nicht mithalten. Sie haben nicht das Geld für die Models und für die Fotografen und so weiter. Und ich möchte auch gar nicht mithalten. Wir wollen es ja besser machen. Wir wollen ja ein Stück weit eine Ökonomie, die mehr unsere ist und nicht so eine, die doch irgendwo, wäre ein eigenes abendfüllendes Thema. Nur so ein Satz dazu. Kierkegaard, so dieser Vater des Existenzialismus, der hat eine Geschichte, die heute nicht mehr so political correct, aber sie gibt was her. Ein Riese fängt sich eine hübsche junge Prinzessin und sperrt die für sich ein und eines Tages gelingt es der Prinzessin davon zu laufen und jetzt kommt der Riese, zieht seine 7-Meilen-Stiefel an, moderne Technologie, und mit einem einzigen Schritt war er weit an ihr vorbei. Das ist es, was wir erleben. Diese ganze Technologie, dieses Hochglanz, das ist alles wunderbar und ist auch sehr beeindruckend, aber es ist ein bisschen an den menschlichen Bedürfnissen vorbei. Also ich würde mir keine teure Rolex anschaffen, Nicht, weil ich das moralisch irgendwie, sondern einfach, weil ich finde, das bringt nichts. Wenn ich jetzt versuche, über die Rolex andere Leute zu beeindrucken, das ist irgendwie nicht so richtig, ich glaube, das bringt nichts. Das ist für Leute reserviert, die ein bisschen wenig einfallslos und vielleicht, ja. Also wir sind da doch besser. Wir sind die Marken und das wissen wir auch. Und das schafft ja auch mehr Neid, als es wirklich Glück schafft. You cannot become happy in a sea of unhappiness. Also ich glaube, es gibt vieles, wo man sagen kann, wir brauchen eine andere Ökonomie. Und diese Ökonomie der Aufmerksamkeit, der Authentizität, der Sympathie ist, glaube ich, da was sehr Wertvolles. Und was heißt das? Neben allem anderen, was Sie auch alles machen müssen, um ein gutes Entrepreneurial Design zu finden, setzen Sie sich für was ein. Machen Sie die Welt an einer kleinen Stelle ein Stück besser. Machen Sie die Produkte ökologischer, machen Sie sie preiswerter, machen Sie sie schöner, machen Sie irgendwas. Sie müssen nicht wie die Tee-Kampagne preiswerter. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Man muss nicht über den Preis gehen. Bei vielen Sachen geht das überhaupt nicht. Bei der Tee-Kampagne ging es nur. Also es gibt viele Möglichkeiten, innovativ zu sein. Aber setzen Sie sich für was ein. Wir haben Berge von Problemen. Unsere Politik wird damit nicht mehr fertig. Unsere Institutionen werden damit nicht mehr fertig. Es braucht auch Entrepreneurs mit neuen Ideen, gerade auch im ökologischen Bereich, um da ein Stück weit vorwärts zu kommen, um ein Stück weit diese Welt so anzupacken. Da, und das ist doch schön, wenn Sie als Entrepreneurship für sich eine Lebensperspektive entwickeln, ökonomisch, und auch eine ganz satte, also da geht es um viel Geld, wenn Sie erfolgreich sind, geht es auch um viel Geld. Das ist doch eine schöne Geschichte, sich für was einsetzen und gleichzeitig da das entlang seiner eigenen Passion und seiner eigenen Fähigkeiten und eben sich eine eigene ökonomische Lebensperspektive schaffen. Sie wissen, ein Satz der Aufklärung war, ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen, Benjamin Franklin. An empty sack cannot stand upright. Ein klassischer Satz, der bis heute unerfüllt ist. Wir haben politisches Stimmrecht, wir haben in der Politik so einigermaßen Gleichberechtigung, aber in der Ökonomie überhaupt nicht, weil wir alle abhängig sind, alle abhängig beschäftigt vom Staat oder von Dingen. Und die freien Berufe sind auch irgendwo abhängig. Also ein Volk von Entrepreneurs wäre ein Stück weit das, was die Aufklärung, was dem Benjamin Franklin, und dieser Satz ist ja nicht umsonst ein Kernsatz der Aufklärung gewesen, oder ist es noch, ein leerer Sack kann nicht aufrecht stehen, ökonomisch unabhängig werden und den großen Konzernen zeigen, dass wir es eigentlich besser können. Beim Tee haben wir das gezeigt, bei Büros haben wir das gezeigt, bei den Bibliotheken haben wir das gezeigt. Ich sehe keinen Grund, warum man das nicht an vielen Stellen zeigen kann. Natürlich sind sie einfacher, sind sie besser, sind sie engagierter. Alle Welt redet von der großen Entfremdung in den großen Konzernen. Wenn Sie meinen, einem waren, das stimmt auch. Ich wundere mich, wie die überhaupt Gewinne machen. Da intrigiert eine Abteilung gegen die andere und tausend Sachen. Also wenn wir da mehr Konkurrenz, wenn wir mehr Wettbewerb, das stimmt gar nicht, sehen Sie mal Teekampagne, wo ist denn der Wettbewerb, Teekanne? Und so, ist bis heute nicht richtig nachgemacht worden. Es gibt so, alle machen große Tüten und tun so ähnlich, als seien sie Teekampagne, aber keine einzige hat bisher Teekampagne im Kern nachgemacht. Nur eine Teesorte und die in Großpackung. Also das mit dem Wettbewerb stimmt gar nicht. Sobald ein Unternehmer ein bisschen anständiger wird, verliert er in der Konkurrenz. Das stimmt nicht. Das ist genauso ein dummer Satz wie der Mensch sein Homo economicus. Diese Konkurrenz, das ist eine Erfindung von, das stimmt so nicht. Es gibt Bereiche, ich möchte nicht bei Computern und Laptops oder sowas antreten, Gottes Willen. Es gibt Bereiche, in denen es hochkompetitiv zugeht, aber in den meisten Bereichen geht es überhaupt nicht. Da fehlen eigentlich Initiativen und Innovationen, wo man sagt, das kann man besser machen. Jetzt komme ich aber wirklich allmählich zum Schluss. Heute geht es nicht mehr um Kapital. Es gibt so viele Kapitalgeber, es gibt Business Angels, es gibt Venture Capital Leute, es gibt öffentliche Einrichtungen, es gibt Banken mit Abteilungen für Gründer. Also Kapital ist überhaupt nicht mehr der Engpass. Aber es mangelt an wirklich guten Ideen. Es mangelt an wirklich guten Konzepten, ausgearbeiteten, ausgereiften Konzepten. Das ist der Mangel. Gut durchdachten Konzepten laufen die Kapitalgeber hinterher. Das kann ich wirklich sagen. Und wir stehen in einer historisch einmaligen Situation. Es gab es noch nie in der Weltgeschichte, dass Normalmenschen wie wir alle ein Unternehmen gründen konnten. Das gab es nicht, weil man wirklich viel Kapital braucht. In Stahlunternehmen, Textilunternehmen, Automobilunternehmen braucht riesige Mengen an Kapital. Das Ding heißt nicht umsonst Kapitalismus. Das war so. Aber heute in den Bereichen, wo Sie gründen, und Sie müssen nicht eine Automobilfabrik gründen, würde ich abraten, auch keine Zementfabrik, sondern es gibt viele Bereiche, die näher an den Menschen sind, postindustriell. Wir müssen näher ran an die Bedürfnisse der Menschen. Die meisten Produkte, wir denken viel zu viel in Produkten. Wir müssten mehr in Nutzen denken, wir müssten mehr in Glück denken. In Bhutan ausgerechnet gibt es eine Regierung, die sagt, wir müssen von Glück her denken und nicht von der Menge von Waren und solchen Sachen. Also wir brauchen Entrepreneurs, nicht nur damit sie ökonomisch unabhängig werden, sondern auch die Gesellschaft braucht Entrepreneurs, damit wir ein Stück in diese postindustrielle Gesellschaft hineinwachsen und die Chancen wahrnehmen, näher an die Bedürfnisse der Menschen zu kommen und nicht mit einem einzigen Schritt, mit einer einzigen Technologie weit an ihnen vorbei. Es lohnt auch für Sie selber. In dem Moment, wo Sie sich sozusagen mit einem Ideenkind beschäftigen, wenn ich gefragt werde, wie viele Kinder haben Sie, ich bin unverheiratet, habe auch keine Kinder, sage ich, habe nur ungefähr 12. Sagen die, was, 12? Sage ich, ja, Ideenkinder, so ungefähr. An manchen bin ich eindeutig der Vater, an anderen hat es auch mehrere Väter und so. Diese Ideenkinder machen Spaß. Also es fängt damit an, dass sie im Fokus bekommen. Vorher ist so ein Alotra, ich weiß nicht, was ich soll, ich weiß nicht, wofür ich talentiert bin, ich weiß überhaupt nicht was und der Job und so, naja, aber die Ferien und das Wochenende, es hält mich so aufrecht. Schade, schade. In dem Moment, wo Sie sich auf die Spur machen, lange bevor Sie ein Ergebnis haben, lange, lange bevor Sie wissen, was denn da das Ihr Neuschwanstein ist, lange vorher haben Sie einen Fokus und das verändert Sie, weil Sie plötzlich, mir ging das so, ich hatte von Tee keine Ahnung, aber plötzlich, wenn ich Tee sah, ein Teegeschäft oder irgendeine Nachricht über Tee oder sonst was, habe ich natürlich hingeguckt und ich habe mir ein Wissen angeeignet, ohne je irgendwie lernen zu müssen. Lernen, Bücher lesen und so durcharbeiten oder Kurse machen. Ich habe nie irgendwas Systematisches zu Tee gelernt, aber mich können Sie heute auf eine Bühne setzen, klar, nach 25 Jahren, und ich kann mit Tee-Experten mitreden, ohne dass mich das angestrengt hätte. Das fällt einem wie von selber zu, weil man den Fokus hat. Das kennen Sie auch, wenn Sie sich für was interessieren, auf einmal greifen Sie alles auf, was Ihnen so über den Weg läuft. Und das hat was, wirkt sich auf Ihre Persönlichkeitsentwicklung aus. Wissenschaftlich kann man sagen, ich kenne diese These von Flo, Csikszentmihalyi und anderen. Das Problem ist immer, Sie sind entweder überfordert oder unterfordert. Meistens unterfordert, aber oft auch überfordert. Und Flo ist, wenn Sie so in der Mitte sind, wenn Ihnen das leicht fällt, und Sie nicht rausfallen in die Unterforderung nach einer Weile. Am Anfang war es spannend und dann wird es langweilig. Und dann fällt man nach unten raus aus dem Flow an vielen Arbeitsplätzen. Oder wenn Sie Manager sind oder aufsteigen, fliegen Sie nach oben raus, weil Sie allmählich mit den Anforderungen nicht mehr Schritt halten können. Und Flow als Entrepreneur können Sie das ein Stück beeinflussen. Sie sind natürlich in der Möglichkeit, das, was Sie nicht mögen, delegieren zu können, an Komponenten, an andere. Sie sind der Boss oder die Bossin, die sagt, ich behalte mir das vor und das ist möglich und das sollten Sie auch, ich behalte mir das vor, was ich kann, was mir Spaß macht, was mir leicht fällt. Und alle unangenehmen Sachen, Buchhaltung, Leute kommandieren, dies oder jenes, das delegiere ich, das gebe ich ab an Komponenten. Und dann habe ich eine Chance, im Flow zu sein. Und ich sage Ihnen, es gelingt. Und die Gründer, die in unserem Umfeld sind, von dem Holger Jonsson angefangen, denen geht es gut, die entwickeln sich persönlich sehr gut. Ich behaupte auch, die sehen besser aus. Die werden einfach, weil sie selbstbewusster werden, weil sie ein Stück weit sich mit Dingen beschäftigen, die ihnen nicht Stress verursachen und so, die sehen auch besser aus. Also auch von der Persönlichkeitsentwicklung her ist das ganze Entrepreneurship-Thema ein sehr, sehr interessantes. Sie haben die Chance, sozusagen Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Jetzt komme ich wirklich an den Schluss. Das ist ein Unternehmensberater, so der besseren Sorte vor ungefähr 50 Jahren, der das gesagt hat. Das finde ich absolut richtig. Das ist ein wunderschöner Satz. Da geht es nicht um BWL, sondern der war ja Ökonomie-Unternehmensberater, da hat er sehr schön gesehen. Und es ist die Chance für alle und gerade für diejenigen, die ein Stück engagiert sind, die nicht sagen, ich will irgendwas verhökern und mir ist das egal, Hauptsache ich mache da mein Profit damit. Gerade die haben eine Chance. Die sind heute, früher glaube ich nicht, aber heute mit so Vergleich im Internet, Stiftung Warentest, Medien, Aufmerksamkeit und so, hat man eine Chance, mit Dingen, die gut sind, auch wirklich durchzukommen. Das ist das Ergebnis, finde ich, und das ist das, was ich Ihnen nahelegen würde. Es braucht Leute wie Sie, wie uns, die ein Stück weit dieses Thema Entrepreneurship nehmen und damit auch als Nebeneffekt über mehr Konkurrenz, über mehr Ideen ein Stück weit eine bessere Welt machen als diese Konzerne und Finanzinstitutionen und so, von denen wir ja viel gehört haben. Das ist so mein, ja, Bitte an Sie. Versuchen Sie es nicht allein, versuchen Sie Gleichgesinnte zu finden. Wir haben eine Seite, die auch viel Material anbietet. Ja, ich empfehle sonst meine eigenen Sachen nicht. Bei dem Buch ist es ist wirklich ein Stück Sparringspartner. Ich sage immer dazu, wenn es einen gibt oder viele gibt, die sagen, ich konnte nichts mit anfangen, geben Sie es zurück, volles Geld zurück. Also es ist, Sie müssen ein Stück weit den Weg mit anderen gehen. Sie brauchen ein Stück weit Hilfen. Meine Erfahrung in 25 Jahren ist, Sie bleiben stecken, wenn Sie glauben, ganz allein mit Ihrer Idee, das so diesen Berg besteigen zu können. Es ist in Reichweite, aber es ist ein Stück harte Arbeit, so ein Konzept auszuarbeiten. Let's allow our ideas to shape a better world. Danke. Ich habe Sie lange genug hier festgehalten, vielleicht 2, 3 Fragen, wenn Sie wollen, und dann aber informell, da sehe ich schon eine Frage laut. Ich studiere an der Humboldt-Uni Musik- und Medienwissenschaft und BWL und, bitte? Ja. Erstmal herzlichen Dank für den Vortrag. Ich habe 3 kurze Fragen. Einerseits würde mich interessieren, was Sie so zu Tim Ferriss und The 4-Hour Workweek, ich weiß nicht, ob Sie diese Bücher kennen, also von ihm, The 4-Hour Workweek und zum Beispiel David Allen, Getting Things Done. Verstehen Sie mich? Nein, verstehen Sie mich? Ich verstehe Sie nicht, nee, die Akustik vielleicht. Okay, ich spreche etwas lauter. Also, kurz. Und kurz, ja, gut. Also 3 kurze Fragen. Einerseits Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek, ich weiß nicht, ob Sie die Bücher kennen von ihm, was Sie dazu zu sagen haben. Und das ist ein sehr gutes Buch, kann ich ja gleich sagen. Das ist sehr ähnlich, das ist aus einer ganz anderen Richtung entstanden. Viele Tipps drin. Auch in der Aussage richtig, der sagt 4 Stunden, ich würde sagen 1,5 Stunden in der Woche, aber gut. Es ist ein lesenswertes Buch. Ja. Die zweite Frage, Sie haben von postindustrieller Gesellschaft gesprochen. Ich habe jetzt keine Ahnung von dem Diskurs so sehr in der Betriebswirtschaftslehre und Ökonomie und so weiter. Es gibt ja auch eine lebhafte Debatte um postmoderne Gesellschaft und so weiter. Baudrillard zum Beispiel, symbolischer Tausch und der Tod. Inwiefern gibt es dort irgendwie Berührungspunkte in ihrer Diskurswelt mit solchen Denkweisen? Aber wir wollen ja hier keine wissenschaftliche Diskussion führen, ob es postindustriell, postmodern oder sonst ist. Das machen wir draußen informell, okay, würde ich vorschlagen. Und die dritte Frage, Sie hatten von einem Buch gesprochen, was aus Interviews besteht, erfolgreiche Leute. Heißt es konkret so? Und ich hatte den Autor nicht mitbekommen. Sie hatten gesprochen, es geht um Interviews mit erfolgreichen Gründern. Peter Göbel ist das, ungefähr 10 Jahre altes Buch, erfolgreiche Jungunternehmer, der diesen Prozess des Grübelns und des Suchens und 1000 Mal um das Problem laufen, bis eine Lösung sich ergibt über neues Pattern. Peter Göbel heißt er. So, noch eine Frage. Das ist der Ken Robinson, How Finding Your Passion Changes Everything. Ich habe hier noch eine Frage, und zwar haben Sie gesagt, man kann es sehr systematisch angehen, und Sie haben ein bisschen für meinen Geschmack den Bereich mit dem Markt ausgelassen, weil Sie gesagt haben, zum Beispiel bei diesem Apfelsaft, wie wurde das vermarktet, was gibt es da für Techniken eventuell, um sozusagen sich auch Wir machen kein Marketing, haben wir gar kein Geld für. Auffallen. Also es ist anders. Es gab unseres Wissens niemanden, der Konzentrat in der Großpackung anbot, ohne Zucker und Konservierungsstoffe. Normalerweise sind immer viel Zucker und Konservierungsstoffe drin. Und das ist eine Packung, die das Konservierungsproblem löst, weil kein Sauerstoff reinkommt. Sie können unten rausnehmen, oben kommt kein Sauerstoff rein. Das heißt, es wird bis zu 18 Monaten haltbar, während Sie in allen anderen Formen immer Konservierungsstoffe brauchen. Und das, wir hoffen, dass die Leute darauf aufmerksam machen. Weil sie anders sind, weil wir preiswerter sind, weil wir ein Stück weit quer sind zu den anderen. Wir, ja, das ist die Mundpropaganda. Ein Satz dazu, Seth Godin, so ein Marketingmensch, etwas der neuen Sorte, sage ich mal, auf die Frage, wie viele Kunden brauchen Sie, damit Ihr Unternehmen erfolgreich ist, sagt er, einen Kunden, einen. Völlig verrückt, wieso das? Wenn Sie einen begeisterten Kunden haben, wird das, der in seinem Bekanntenkreis es 10 Leuten sagen und die werden mit Begeisterung es weitererzählen. Also ein, aber es muss etwas sein, was Leute begeistert. Es kann nicht 0815 sein und noch ein Friseurladen. Also der Punkt ist, das Anderssein ist das Marketing.